Abschnitt 16 aus Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Märchen von Friedrich Wilhelm Hackländer. Weihnachtsmärchen, Teil 1. Wenn im Winter der Schnee die Äste der Bäume niederbeugt und der raue Nordwind durch die Straßen saust, wenn die Tage kürzer und die Abende länger und immer länger werden, so fragen die Kinder einander: Wie viele Sonntage gibt's noch bis Weihnachten? Und da heißt es dann noch 4, später noch 3, endlich 2 und dann gar noch einen, worauf eine andere Rechnung beginnt und die Kinder davon sprechen, wie oft sie noch zu Bett gehen und wieder aufstehen müssen, bis der heilige Christabend da sei. So denken aber alle Kinder, Reiche und Arme, und wenn für Letztere auch keine Tannenbäume geputzt werden und wenn ihnen leider der heilige Christ keine schönen Sachen beschert, so jubeln sie doch bei dem Glanz der vielen Lichtchen, die überall hervorfunkeln, und erfreuen sich an der kleinen Gabe, sei sie auch noch so gering, die ihnen die armen Eltern bescheren können. Aber ein solcher Abend ist traurig für das Kind, das keine Eltern und keine Verwandten mehr hat und das, von der Gnade fremder Menschen lebend, am Weihnachtsabend zusehen muss, wie überall schöne Tannenbäume leuchten und überall beschert wird, ohne dass es mehr davon hat als den bloßen Anblick, und dieser wird ihm oft nicht einmal vergönnt. Solch ein armes, elternloses Kind war zur Zeit, in der unsere wundersame Geschichte spielt, in dem Hause eines reichen Handelsherrn, der selbst viele Kinder hatte, und dazu eine böse Stiefmutter, mit der er sich nach dem Tode seiner ersten Frau verheiratete und die dem Kaufmann noch ein Söhnlein schenkte, das sie auf alle Weise verzog und hätschelte. Wenn es auch der Vater nicht leiden mochte, dass die böse Stiefmutter, wie sie wohl gern getan hätte, ihren Sohn den anderen eigenen Kindern vorzog und er mit Strenge darauf sah, dass alle gleich gut behandelt wurden, so konnte er es doch nicht dahin bringen, dass der arme elternlose Knabe, welcher Gustav hieß, von der Stiefmutter mit Liebe und Freundlichkeit betrachtet wurde. Wenn er ihr hierüber zuweilen Vorstellungen machte, so pflegte sie zu sagen: »Ah, was, der kleine Balg muss glücklich sein, wenn er Essen und Trinken bekommt und einen Platz zum Schlafen. Das wäre eine ganz neue und seltsame Mode, wenn Bettelkinder verlangen wollten, dass man sie mit Gott weiß welcher Aufmerksamkeit pflegen sollte.« Ach, der arme Gustav verlangte dergleichen nicht und machte nie eine betrübte Miene darüber, wenn er schlechteres Essen und schlechtere Kleider bekam als die übrigen Kinder. Nur schmerzte es ihn tief in seinem kleinen Herzen, und er konnte nicht begreifen, warum die anderen Kinder, die doch gerade so aussahen wie er und doch nicht mehr wussten und konnten als er, es so viel mal besser hatten. Besonders wenn der Weihnachtsmorgen kam und die Kinder des Kaufmanns all die wunderbar schönen Sachen zeigten, die sie erhalten hatten, und wenn ihm dann der rechte Sohn der bösen Stiefmutter, der ihn überhaupt nicht leiden konnte, schadenfroh versicherte: Für ihn wäre nichts angekommen, denn das Christkindchen dächte an die kleinen Bettelkinder gar nicht. So ward er sehr betrübt und nahm sich jedes Mal fest vor, sobald ihm das Christkindlein einmal in den Weg käme, wolle er es anhalten und fragen, warum es ihn denn beständig vergesse. Jetzt kam wieder einmal ein Weihnachtsabend, und der arme Gustav erfuhr von den Mägden und Knechten in der Küche, dass in der Mitternacht ein silbernes Glöcklein erklinge und dass alsdann der heilige Christ auf einem kleinen Esel einhergeritten komme, um den Kindern all die schönen Sachen zu bescheren, die sie am anderen Morgen auf Tischen und Stühlen ausgebreitet fänden. »Aha«, dachte er bei sich, »heute Nacht wirst du genau Achtung geben, bis das Glöcklein erklingt, und alsdann wirst du dem Christkindlein in den Weg treten und es demütigst um etwas bitten.« Gesagt, getan. Gustav konnte auf seinem schlechten Lager unter dem Dache aus lauter Erwartung nicht einschlafen und wand sich hin und her, indem er alle Schläge der Uhr zählte. Endlich schlug es 12-mal, und gleich darauf glaubte er unten im Hause ein leises Rascheln sowie das Klingeln eines Glöckleins zu vernehmen. Leise erhob er sich von seinem Lager, und die Kälte der Nacht sowie die Erwartung der Dinge, die er schauen würde, machten, dass er fröstelnd mit den Zähnen klapperte. Langsam stieg er die Treppen hinab und horchte überall in dem Hause, aber da war alles tot und still wie in einer Kirche, und auch nicht das leiseste Geräusch ließ sich vernehmen. Endlich sah er eine Tür, die nicht fest verschlossen war und durch welche ein feiner Lichtstrahl auf den Gang fiel. Er näherte sich behutsam, und als er die Tür erreicht hatte und durch die Spalte hineinsah, ward er sehr traurig, als er sah, dass er zu spät komme, denn das Christkindlein war schon weggeritten, nachdem es auf allen Tischen die wunderbarsten Sachen aufgestellt hatte. Anfänglich wollte Gustav, der Arme, wieder auf seine Bodenkammer schleichen, Allein er konnte der Neugier nicht widerstehen und öffnete langsam die Tür, um die aufgestellten schönen Sachen näher zu besehen. Oh Gott, was war da nicht alles? Verwirrt und überrascht blieb das Kind stehen und ließ seine Blicke lang im Kreis umherschweifen, ehe es ihm möglich war, alles ruhig anzusehen. Da stand auf dem mittleren Tische ein großer, großer Tannenbaum mit vielen Wachskerzen und einer Menge schöner Sachen. Oben an der Spitze des Baumes waren ein paar große Fahnen von Gold, das leise von dem Zugwind zu rauschen anfing, als der Knabe die Tür öffnete. Unter dem Baum auf dem Tische lagen alle möglichen Spielsachen in bunter Reihe. Hier stand ein großer Frachtwagen mit Kisten und Ballen beladen, und daneben sah man den Fuhrmann, der die Peitsche hochgeschwungen in der Hand hielt. Und die Pferde und der Wagen, das war alles so natürlich gemacht, dass man überzeugt war, so wie die Peitsche anfing zu knallen, würden die Pferde ziehen und lustig davonlaufen. Ach, und daneben stand gar ein hübscher anderer Wagen, in dem die vornehmen Leute zu fahren pflegen. Er war blau angestrichen und hatte rote Räder, und in demselben saß eine wunderschöne kleine Dame. Diese trug ein weiß-seidenes Kleid mit Spitzen besetzt. Auf dem Kopf hatte sie einen Mückenkranz mit einem lang herabwallenden Schleier und sah mit ihrem runden, hübschen Gesichtchen den armen Gustav so freundlich an, dass er kaum von ihr wegsehen konnte und sich immer wieder nach ihr zurückwandte. Neben dem Wagen standen ganze Regimenter Zinnsoldaten anmarschiert. Die hatten große Bärenmützen auf und das Gewehr im Arm und sahen ernst und steif vor sich hin. Vorn waren die Tambours und hielten die Schläge ihrer Trommeln bereit, um auf das Kommandowort tapfer zuschlagen zu können. Auf der anderen Seite des Tisches waren kleine niedliche Häuser, ja, eine ganze Stadt, mit Kirchen und Brücken. Sogar ein großer Garten war dabei, mit schönen Bäumen und kleinen Fontänen, und in dem Garten standen schön geputzte Menschen, die spazieren gingen. Auch waren Jäger da, das Gewehr auf der Schulter, die emsig auf ganze Rudel von Hirschen und Rehen spähten, welche unter den Bäumen umherzuspringen schienen. Jetzt bemerkte Gustav dicht unter dem Tannenbaum eine Figur, vor der er sich anfänglich nicht wenig entsetzte. Sie war noch einmal so groß als die anderen, die auf dem Tisch umherstanden, und hatte einen unförmlich dicken, fast viereckigen Kopf. Das Maul, das sich in diesem Kopfe befand, war selbst für diesen viel zu groß und unförmlich, und obendrein stand es noch weit offen und ließ eine Reihe weißer, scharfer Zähne sehen. Die Augen der Figur waren rot mit einem kleinen schwarzen Flecken und sahen recht grimmig in die Welt hinaus. Die Kleidung des Kerls bestand in einer roten Hose, kleinen gelben Stiefeln und einer Husarenjacke. An der Seite hatte er einen großen Säbel, sowie an den Stiefeln unförmliche Spuren. Gustav aber erstaunte noch mehr, als er jetzt bemerkte, dass ihm hinten am Kopf ein unendlich langer Zopf herabhing, der fast bis an die Füße reichte. Dieser grimmig aussehende Mann war aber niemand anders als der bekannte Herr Nussknacker, der den Kindern seine scharfen Zähne leiht und sich, solange er gut gelaunt ist, dazu hergibt, die Nüsse aufzuknacken. Das arme Kind war noch nie in den Fall gekommen, diesen gestrengen Herrn zu benutzen, und da es ihn also nicht kannte, fürchtete es sich sehr vor seinem grimmigen Äußern. Obgleich ihn Gustav nach näherem Betrachten bald wieder verließ und auf die andere Seite des Tisches zu der kleinen Dame in dem weißseidenen Kleid trat, die ihn so freundlich ansah, so schielte er doch zuweilen nach dem Nussknacker hinüber. Und da kam es ihm dann vor, als drehe dieser die roten Augen nach ihm hin und schnappe die Zähne aufeinander. Aber in dem Zimmer war es so behaglich warm, so angenehm, und der Tannenbaum duftete so lieblich und sonderbar, dass dem Kinde anfingen, die Augen zuzufallen. Wenn es jetzt auch daran dachte, wieder in seine Bodenkammer hinaufzugehen und sich auf sein Bett zu legen, so sah die kleine Dame wieder so lieb und freundlich aus dem Wagen heraus, dass es ihm unmöglich war, von ihr zu scheiden, weshalb sich Gustav nach einigen Überlegen auf eine kleine Bank setzte, die vor dem Tische stand. Obgleich er sich fest vornahm, hier nicht einzuschlafen, so nickte er doch bald mit dem Kopfe und seine Augen schlossen sich unwillkürlich. Da war es ihm plötzlich, als rauschten die goldenen Fahnen stärker auf dem Tannenbaum und die Nadeln der Zweige bewegten sich flüsternd durcheinander. Auch schien es ihm, als hebe der Nussknacker seinen Kopf langsam in die Höhe und fletsche zornig seine Zähne gegen den Baum. Selbst die steifen Zinnsoldaten schienen unruhig mit den Füßen zu zucken, als möchten sie gern marschieren, und der Knabe meinte deutlich zu sehen, dass sich die Peitsche des Fuhrmanns in der Luft bewege, als wolle sie laut anfangen zu knallen. Einen Augenblick darauf war alles wieder ruhig, und halb zwischen Schlaf und Wachen wandte der Knabe seinen Kopf empor zu der schönen Dame im Wagen. Und wenn auch sein Mund nichts sprach, so fragte der Schlag seines Herzens. Warum der Nussknacker so zornig auf den Tannenbaum schaue und warum Soldaten und Fuhrmann so große Lust bezeugten, lebendig zu werden? Die schöne Dame in dem weißseidenen Kleid wandte ihren Kopf etwas auf die Seite und flüsterte so leise, dass es klang, als bewegten sich bloß die Tannennadeln an dem Baum. »Ach, ach, in dem Moos unter dem Tannenbaum sitzt der böse Zauberer, der uns alle gefangen hält, so dass wir uns nicht bewegen und leben können. Und wenn der tot wäre, ja, wenn der tot wäre, so könnten wir uns freuen wie du und könnten beide in die Welt hinausziehen, um ein vergnügteres Leben zu führen, als hier unter den Händen der bösen Kinder allmählich zerrissen und verdorben werden.« Bei den letzten Worten schien die schöne kleine Dame ein paar Tränen zu weinen, und man konnte deutlich hören, dass der Nussknacker ingrimmig mit Säbel und Sporen klirrte. Den Knaben kam das, was er von dem Zauberer hörte, recht sonderbar vor, und er wollte schon anfangen, sich zu fürchten. Doch plötzlich dachte er sich unter dem Zauberer jemanden, der die arme kleine Dame quälte, wie auch er von der bösen Stiefmutter im Hause gequält wurde. Und da fühlte er sein kleines Herz so zornig werden, dass er plötzlich erwachte, aufstand und an den Tannenbaum hinlief, um den Zauberer zu suchen, mit dem festen Vorsatz, ihm alsbald den Hals umzudrehen. Es war aber, als entfahre allen Herrschaften auf dem Tische ein leiser Ausruf der Freude und Verwunderung, und als er mit seinen kleinen Händen emsig das Moos unter dem Baume durchwühlte, glaubte er, die junge Dame im weißen Seidenkleid schaue nach ihm hin und nicke freundlich mit dem Kopfe. Lange fand er unter dem Baume nichts Verdächtiges. Endlich zog er aber aus dem Moose eine kleine, kaum 2 Zoll hohe Figur vor, die keine Beine und keine Arme hatte, wohl aber einen feuerroten Kopf mit kleinen tückischen Augen und einem Maul, das von einem Ohr bis zum anderen ging. »Aha«, dachte Gustav, »das wird der böse Zauberer sein«, und nahm ihn mit auf den Tischrand, denn er hatte doch viel zu viel Gerechtigkeitsgefühl, um den kleinen Kerl, mochte er auch ein noch so schlechter Zauberer sein, ungehört zu verdammen. Er stellte ihn vor sich hin, den Kopf nach oben, ihn allen Ernstes zu befragen, warum er die arme kleine Dame in Wagen, den tapferen Herrn Nussknacker, kurz alle hohen und niederen Herrschaften mit seinem bösen Zauber verfolge und ihnen nicht die Freiheit geben wolle. Doch kaum ließ er die Finger von dem Zauberer ab, so purzelte dieser um und stellte sich wie zum Trotz und Schabernack behende auf seinen roten Kopf. Gustav fand ein solches Benehmen höchst unanständig, und er sah darin eine Tücke des kleinen Kerls, der ihn wegen seiner Frage auslachen wolle. Er richtete ihn wieder auf, doch so wie er glaubte, ihn recht hingestellt zu haben, stürzte er abermals um und noch behender als früher, und es schien dem Knaben, als wackle er mit seinem kleinen Körper aus Bosheit und Trotz hin und her. Jetzt ärgerte sich der Knabe noch mehr über diese Unverschämtheit, nahm ihn zum dritten Mal empor, sprach nochmals zu ihm. »Höre, du böser Zauberer, jetzt gebe ich dir aber allen Ernstes den Rat, lass deine garstigen Grimassen bleiben und sage mir frei und offen, willst du die armen kleinen Leute hier entzaubern oder nicht?« Aber auch zum dritten Mal sprang er auf seinen Kopf und schien den Knaben auszulachen, so dass ihm, wie früher, sein kleiner, unförmlicher Körper in der Luft vor Vergnügen wackelte. Das war zu arg. Gustav fasste ihn am Kragen und war einen Augenblick unschlüssig, ob er ihm eigenhändig den Hals umdrehen sollte oder ob es nicht besser wäre, ihn dem ehrenfesten Herrn Nussknacker zu übergeben. Endlich entschied er sich für das Letztere, indem es ihm doch wehe tat, ein Wesen zu töten, und selbst wenn dieses Wesen nur ein Zauberer war, der ihn obendrein und noch gar verspottet hatte. Auch schien Nussknacker sein Maul noch weiter aufzureißen als früher, und es war, als zitterten seine Zähne ordentlich vor Vergnügen, den Feind zu zermalmen, weshalb der Knabe den kleinen Zauberer in die Hand nahm und ihn rasch dem Nussknacker ins Maul steckte. Das war ein merkwürdig schrecklicher Augenblick, der dem Knaben fast Tränen entlockt hätte, indem er sah, wie der tapfere Nussknacker die entsetzlichsten Anstrengungen machte, sein großes Maul zu schließen, was ihm durchaus nicht gelingen wollte. Er funkelte ingrimmig mit den Augen, und Säbel und Sporen klirrten vor unnennbarer Wut. Aber vergebens, er konnte das Maul nicht schließen, um den Zauberer zu zermalmen. Plötzlich fiel dem Knaben ein, ob ihn der schwere Zopf nicht an dieser Bewegung hindere, und um dem Nussknacker zu helfen, dass er den Zauberer töte, ging er hin und hob den Zopf etwas in die Höhe. Da schlug der Nussknacker die Zähne aufeinander, dass es weithin im Zimmer schallte, und öffnete den Mund wieder und schlug sie abermals zusammen. Und nachdem er sie auch zum letzten Mal aufeinander geklappt hatte, schien er den Zauberer tödlich getroffen zu haben und malte ihn ordentlich mit den Zähnen zusammen, dass es gerade so klang, als sei eine große Kaffeemühle in Bewegung. Der Knabe stand da und schaute verwundert um sich, denn was er jetzt sah und hörte, so etwas war ihm in seinem Leben nicht vorgekommen. Nachdem der Nussknacker den Zauberer getötet, jauchzte er vor Freuden laut auf, nahm seinen Säbel unter den Arm und tat einen gewaltigen Luftsprung. Dann eilte er zu dem Wagen hin, in welchem die kleine Dame saß, legte die Hand an den Hut und sprach: »Schönste Prinzessin, ich erwarte deine Befehle.« Auch auf dem Tische begann plötzlich ein ganz merkwürdiges Leben. Der Fuhrmann knallte mit seiner Peitsche und die Pferde vor dem Wagen zogen plötzlich an, worauf ihnen aber der Fuhrmann zurief: »Oh, ha, hi!« Und sie standen augenblicklich und schüttelten sich unter ihren Geschirren vor Vergnügen. Die Tambours vor den Zinnsoldaten schlugen einen kleinen Wirbel und darauf kommandierte einer der Herren Leutnants: »Gewehr bei Fuß, rührt euch!« Und die steifen, zinnernen Kerls wurden beweglich. Hier besah einer sein Gewehr, dort nahm ein anderer die Bärenmütze ab und fragte einen dritten etwas. Vor der Fronte aber stellten sich die Herren Offiziere zusammen und einer versicherte dem anderen auf Ehre: »Das Wetter sei unvergleichlich schön«, worauf der andere geistreich entgegnete: »Es sei ein schönes, unvergleichliches Wetter.« Auch in dem Garten fing nun plötzlich alles an, lebendig zu werden. Die Bäume schüttelten ihre Äste, wie vom Wind bewegt, die Hirsche und Rehe sprangen pfeilschnell über die grünen Flächen dahin, und die Jäger setzten ihnen nach mit Hurrageschrei und Hörnerklang. Ja, alle die Gruppen von Leuten, die früher in den Wegen des Gartens standen und nur so taten, als gingen sie wirklich spazieren, kamen in Bewegung, setzten ihre hölzernen Füße voneinander und liefen lustig unter den Bäumen dahin. Der Knabe wusste nicht, was er von allem dem denken solle, und stand mit gefalteten Händen da, alle die außerordentlichen und wunderbaren Sachen anstaunend. Besonders aber interessierte ihn die kleine Dame im weißen Seidenkleid, die sich öfters nach ihm umsah und ihm dann und wann freundlich zunickte, weshalb er sich auch an der Seite des Tisches hielt, wo ihr Wagen stand. Nachdem Herr Nussknacker auf dem ganzen Tisch umhergelaufen war und alles sorgsam angeschaut, trat er zu dem Wagenschlag, legte die Hand abermals an den Hut und sagte: »Gnädigste Prinzessin, der Zauber ist gelöst und das Volk halt mit Ungeduld deines Befehles, um hinauszuziehen in die Welt. Jeder Augenblick, den wir länger hier verbringen, kann uns aufs Neue gefährlich werden. Drum gib den Befehl, Prinzessin, zum Aufbruch.« Darauf nickte sie leicht mit dem Kopfe und entgegnete dem Nussknacker: »Hochansehnlicher Getreuer, bevor wir uns von diesem Ort entfernen, ist es nicht mehr als billig, dass ich meinen Dank gegen dies Menschenkind ausspreche, welches durch seine kluge und tapfere Tat den Zauberer aus seinem Versteck hervorgezogen und ihn dir, edler Nussknacker, zur Bestrafung überliefert hat.« Bei diesen letzten Worten kratzte der Edelste des Reiches hinten aus, dass seine großen Sporen klirrten, und brachte in den gewähltesten Ausdrücken dem armen Knaben den Dank der Prinzessin sowie des ganzen kleinen Volkes dar, worauf erstere von ihrem Fingerchen einen ganz kleinen, kleinen goldenen Ring mit einem weißen Steinchen, das wie ein Tautropfen funkelte, abzog und ihn dem Knaben darreichte. Dieser war äußerst bestürzt, dass ihn die schöne kleine Dame sowie Zinnsoldaten und Nussknacker so bald verlassen wollten, und da er sich auch entsetzlich vor Schlägen fürchtete, wenn nämlich morgen früh die böse Frau im Hause aufstand und wenn sie sah, dass alle Sachen fort waren, denn er glaubte nicht anders, als man müsste ihm auf den ersten Blick ansehen können, dass er es gewesen, der sie befreit, so machte er noch ein paar vergebliche Versuche, um sie zum Dableiben zu vermögen. Als aber die kleine Dame traurig ihr Köpfchen schüttelte und als der Edle von Nussknacker auf Ehre versicherte, dass eine fernere Zögerung gefährlich und rein unnütz wäre, so fasste er auf einmal den Vorsatz, die kleinen Leute zu begleiten, worüber die Prinzessin mehr erfreut schien als Herr Nussknacker. Letzterer machte einige Einwendungen, doch da die kleine Dame dem Knaben alsbald erlaubte, mitzuziehen, musste er sein großes Maul zuziehen und durfte ihm höchstens ein paar unfreundliche Blicke zuschleudern, was er auch nicht unterließ. Alsbald verkündigte Nussknacker dem ganzen Volke, dass ihn die Prinzessin zum Regenten des künftigen Reichs ernannt habe, weshalb alles sich bemühen möge, seine Befehle aufs Pünktlichste zu befolgen. Darauf gab er Befehl zum Aufbruch, worauf die Herren Leutnants mit ihren Zinnsoldaten unter Trommelschlag vorausmarschierten, und alle stiegen so leicht und behend von den Tischchen herunter, als befinde sich von da bis auf den Fußboden die schönste Fahrstraße. Auch manches andere Wunder begab sich noch bei diesem Auszug, indem nämlich von einigen kleinen Kistchen und Schachteln, die bisher verschlossen waren, der Deckel absprang und alle darin befindlichen Figuren ebenfalls anfingen, die Tische hinabzuspazieren. Da kamen die Zünfte mit ihrem Handwerksgerät. Da kam eine ganze Schauspielergesellschaft mit ihrem Oberregisseur an der Spitze und alle ersten Helden und Heldinnen gingen paarweise. Und dann folgten die komischen Personen bis zu den Lampisten herunter. Auch ein Regiment Kürassiere sowie ein anderes Regiment Dragoner erhoben sich nach und nach und folgten. Der Fuhrmann knallte mit seiner Peitsche, die Pferde zogen an und hinter dem schwer bepackten Frachtwagen kamen die Spaziergänger aus dem Garten. Darauf folgten die Jäger und Jägerburschen und Hirsche und Rehe sprangen wohlgemut nebenbei. Nussknacker, dem es nicht anständig erschien, dass er als Regent des Königreichs zu Fuß gehen musste, ließ sich ein kleines hölzernes Kamel vorführen, welches er bestieg, worauf das arme Tier mit seiner schweren Last geduldig neben dem Wagen einherschritt, in welchem die schöne kleine Dame saß. Gustav hielt sich an der anderen Seite, und wenn er auch schon des Wunderbaren heute Nacht genug erlebt hatte, so war er doch nicht wenig erstaunt, als er sah, wie ruhig und behende der ganze Zug die Treppen des Hauses hinabmarschierte und wie sich die Haustüre von selbst öffnete und sich auch später wieder von selbst schloss, als alle auf der Straße angekommen waren. Droben im Zimmer aber brannte die Nachtlampe trübe und düster, in den Zweigen des Tannenbaumes rauschte es traurig und die vergoldeten Nüsse und Zuckerwaren drehten sich seufzend hin und her. Aber aus dem Moos unter dem Baumstamme erhob sich plötzlich der zweite Zauberer, stellte sich vor Ingrimm und Zorn auf den Kopf und fletschte gegen die Abziehenden grimmig die Zähne, indem er leise ausrief: »Wartet nur, ihr Lumpenpack! Wartet nur bis morgen!« Draußen auf der Straße aber herrschte die schönste, klarste Nacht, und wenn auch der Mond um Mitternacht schon untergegangen war, so funkelten die Sterne doch so hell und rein, dass man bei ihrem Schein deutlich alle Wege und Pfade unterscheiden konnte. Das Haus, in welchem Gustav bis jetzt gewohnt, lag fast am Ende der Stadt, weshalb sich das kleine Volk bald im Freien befand, wo große Wälder und unabsehbare Heiden anfingen. Eng geschlossen marschierte das Militär und war sehr vor einem nächtlichen Überfall auf der Hut. Und sie hatten daran nicht Unrecht, denn furchtbare, riesenhafte Ungeheuer wie Ratten, Katzen und Hunde ließen sich hier und da sehen und sprangen zähnefletschend und ingrimmig zuweilen rechts und links gegen das kleine Volk an. Ach, es kostete sogar in dieser Nacht einem kleinen tapferen Leutnant das Leben, denn er wollte sich auszeichnen, zog sein kleines Säbelchen und sprang aus dem Glieder heraus einer jungen Katze entgegen, die ihn mit rotglühenden Augen anstarrte. Doch vergebens war sein Heldenmut und die Kraft seines Armes. Das Untier tat einen Schlag mit der Pfote nach ihm und der arme Leutnant stürzte nieder, indem er sterbend die Worte rief: »Hoch lebe die Prinzessin sowie der Regent Nussknacker!« Nach diesem schrecklichen, aber doch zu ersetzenden Verluste, denn es war nur ein aggregierter Herr Leutnant, zog das kleine Volk ruhig weiter und erreichte bald die Heide, wo sich der Regent Nussknacker mit den Großen des Reichs beriet, was für diese Nacht zu machen sei und wo man einen Zufluchtsort suchen sollte, damit, wenn der Tag anbräche, die entsetzlichen Menschen das arme Volk nicht wieder fänden und zurück in neue Gefangenschaft schleppten. Obgleich es mitten im Winter war, so fühlte Gustav, der munter neben dem Magen einherspazierte, gar nichts von Kälte. Vielmehr war es ihm so angenehm und warm wie an einem schönen Maitage, besonders wenn er der kleinen freundlichen Dame in die schwarzen Augen blickte. Doch an dem Rate, der nun gehalten wurde, nahm auch er den lebhaftesten Anteil, denn ihn beunruhigte der Gedanke nicht wenig, dass man morgen früh seine Spur verfolgen und ihn wieder zurückbringen könne. Nach vielem Hin- und Hersprechen sagten die Jäger endlich aus, auf solchen Heiden wie diese, wo man sich gerade befand, hausen furchtbare Untiere, die man Füchse nenne, und welche sich unter der Erde die schönsten, kunstvollsten Burgen erbauten, die man nur sehen könne. »Ja«, sagten sie, »tief unter der Erde liegt die Höhle dieses Tiers, aufs kunstvollste gebaut, mit weiten Nebenkammern versehen, und rundherum laufen große Gänge, die nach verschiedenen Seiten an das Tageslicht führen. Wenn wir solch ein Untier überwältigen könnten, so hätten wir die schönste Residenz erworben, die man nur sehen kann.« Aber, setzten die Jäger und tapferen Offiziere hinzu, manches Heldenblut wird dabei fließen. Doch was war zu tun? Ein Unterkommen für die Nacht musste gesucht werden, wenn auch die Prinzessin anfänglich nichts davon wissen wollte, dass man das Blut ihrer Untertanen in einem so ungleichen, fürchterlichen Kampfe verspritze, so gab sie doch endlich den Bitten Nussknackers und des gesamten Adels nach, und der Regent schied unter den Truppen die tapfersten aus, die auf der Heide umherstreifen sollten, um die Höhle eines solchen Untiers aufzufinden. Der Knabe, der auch schon viel von den Füchsen hatte sprechen hören, dass es böse, garstige Tiere seien, welche des Nachts die Hühner holten. Ja, die sogar im Walde Hasen und die armen kleinen Rehe anfielen, wurde von dem Regenten befehligt, die Truppen auf der Heide umherzuführen und die Burg eines solchen Tieres zu suchen. Nussknacker selbst blieb bei dem Wagen zurück, um, wie er sagte, die Prinzessin zu schützen, und ermutigte die abziehenden Offiziere durch die Aussicht auf glänzende Beförderungen und auf einen Orden mit großem Stern, der noch errichtet werden sollte. Gustav, der wohl die Wichtigkeit seines Auftrags fühlte, hatte sich nicht so bald von der kleinen schönen Dame verabschiedet, als er dem sämtlichen Kriegsheer, das er befehligte, den Vorschlag machte, er wolle Soldaten und Offiziere auf seinen Arm nehmen, damit sie, weil er größere Schritte machen könnte, rascher vorwärts kämen. Es dauerte auch nicht lange, so kamen sie an eine Waldecke, wo der Knabe an einem Rhein kleine runde Öffnungen erblickte, welche die Jäger, die er alsbald auf den Boden setzte, für die Wohnung des Untiers erklärten. Sogleich setzte Gustav seine Armee ebenfalls auf die Erde, doch als diese sich ordnete, ehe sie zum Angriff ging, fand es sich, dass viele Offiziere fehlten. Ach, diese sonst so Tapfern hatte bei dem Anblick der schrecklichen Höhle eine unnennbare Angst befallen, oder sie hatten sich Gott weiß wohin verirrt, und erst als die Tambours mehrmals einen rasselnden Generalmarsch schlugen, fanden sich einige davon wieder, die sich in den Taschen des Knaben versteckt hatten. Doch behaupteten sie auf Ehre, sie wären wider ihren Willen da hinabgerutscht. Sogleich wurde die ganze Höhle von allen Seiten umstellt, und der Kommandeur der Truppen ließ Freiwillige vortreten, die es wagen wollten, als Vortrab zuerst in die Höhle des Untiers zu drängen. Bald waren einige 20 bärtige Krieger beisammen, alte gediente Soldaten mit großen Bärenmützen, und diese drangen paarweise mit gefälltem Bajonett von allen Seiten in die kleinen Öffnungen und marschierten langsam vorwärts. Der Knabe hatte einen tüchtigen Prügel ergriffen, den er auf der Erde gefunden, und stellte sich vor das größte der Löcher, um, im Falle der Fuchs erscheinen würde, ihm einen tüchtigen Merks auf die Nase zu versetzen. Die ganze Armee stand um die Höhle herum und war in Erwartung der Dinge, die da kommen konnten, nicht wenig gespannt. Da es wohl möglich sein konnte, dass das Untier nicht zu Hause war, sondern auf freiem Felde mondlustig nach Beute umherschweifte, so hatte man die Vorsicht gebraucht, auch im Rücken der Armee eine Kette Vorposten auszustellen. Und diese wichtige militärische Maßregel bewährte sich heute Abend in ihrer ganzen Tüchtigkeit. Kaum waren nämlich die tapferen Soldaten im Bauche der Erde verschwunden, so stützten sich die äußersten Vorposten auf die nächsten, diese wieder auf ihre Vormänner und verkündeten mit lautem Geschrei: Das grässliche Untier nahe sich in aller Eile. O Gott, wie viele Stoßseufzer und leise Gebete mögen in diesem Augenblicke dem Munde aller tapferen Offiziere und Soldaten entflogen sein. Und in der Tat, das Ungetüm näherte sich. Leider muss ich hierbei gestehen, dass in diesem großen Augenblicke die meisten Truppenkommandeurs den Kopf verloren. Sie befahlen bunt durcheinander, bald dies, bald das, und die armen Soldaten, die am Ende nicht mehr wussten, was hier am besten zu tun sei, folgten dem plötzlichen Triebe, der in ihnen rege wurde, und liefen auf allen Seiten davon. Nur die Jäger und Jägerburschen ahmten nicht dieses glorreiche Beispiel nach, sondern sie versteckten sich hinter große Sträucher und kleine Steine, um das Untier mit wohlgezielten Schüssen zu empfangen. Richtig, es war der alte Herr Fuchs, der eben nach seiner Wohnung zurückkehren wollte. Von weit her kam er in vollem Laufe, doch mochte er merken, je näher er seiner Höhle kam, dass hier nicht alles in Richtigkeit sei. Genug, er verkleinerte seine Schritte und näherte sich bedachtsam, wobei er sorgfältig um sich herspähte. Der Knabe hatte sich oberhalb des Baumes so versteckt, dass er mit seinem Prügel bis an den Eingang reichen konnte, und da er mehr Mut hatte als die ganze nussknackersche Armee zusammengenommen, so wich er keinen Fuß breit, sondern ließ den Fuchs ganz nahe kommen, und sobald dieser vor dem Loche angekommen war und eben seinen Kopf hineinstecken wollte, gab er ihm einen so kräftigen Schlag auf die Nase, dass Reinecke sich plötzlich umwandte und, nachdem er ein paar Mal seinen schmerzlich berührten Kopf geschüttelt, in langen Sätzen über das Feld davonjagte. Unglücklicherweise nahm er die Richtung, nach welcher hin der größte Teil der Armee soeben geflohen war, und bald verkündigte dem Knaben ein vielstimmiges Angstgeschrei, dass der Fuchs das Heer erreicht habe. Doch da er sehr auf eilige Flucht bedacht war, so tat er keinem dieser tapferen Schaden, sondern er überrannte nur einige Bataillonsinfanterie sowie einige Schwadronen Dragoner und verschwand dann im eiligsten Laufe in der Nacht. Als auf diese Art alle Gefahr abgewendet war, so kehrten Offiziere und Soldaten eilig zu dem Fuchsbau zurück und da mittlerweile aus dem Innern desselben die tapferen Freiwilligen herausgekommen waren, welche erzählten, dass alles leer sei und dass das Innere des Berges auf das Passendste mit schönen Gemächern und langen Gängen versehen sei, so schickte man eilig einige Reitende mit dieser frohen Botschaft an den Regenten Nussknacker ab, der auch wenige Zeit darauf auf seinem Kamel mit einiger Reiterei erschien. Ihm folgte die Prinzessin in ihrem Wagen, sowie der ganze Tross und alles fiel, bei dem Fuchsbau angekommen, einander vor Freuden in die Arme, dass nun alle Not vorüber sei und man eine so stattliche Residenz erobert habe. Der Regent ließ die Freiwilligen vortreten und in Betreff der außerordentlichen Verdienste, die sie in dieser Nacht dem Staate geleistet, ließ er sich herab, sie eigenmütig zu loben, sämtliche Offiziere aber, diejenigen mit eingerechnet, die davongelaufen waren, wurden zu Ritter des neu zu errichtenden Ordens ernannt, dessen Großkreuz sich der Edle von Nussknacker natürlicherweise selbst erteilte. Ende von Abschnitt 16.